noch rauch. Die Special Places sind dir wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Radine dumm. Oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh. Er wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um. Alles klar, Herr Kommissar. Wenn sie anderer Meinung sind, den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar. Auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind jetzt das Kinderlied. Radine.